est au commencement de la fin de ce régime. Qui en sortirait vainqueur, en fin de compte, c'est le peuple. Wir stehen am Anfang vom Ende dieses Regimes. Das Volk wird letztendlich als Sieger hervorgehen. Innerhalb des Regimes stehen sich zwei Blöcke gegenüber, Khamenei und die militärisch-finanzielle Mafia einerseits und andererseits der Block der reformorientierten Moderaten und Pragmatiker. Jenem letztgenannten Block hat Khamenei den Krieg erklärt. Wer gewinnen wird, hängt von zweierlei ab. Erstens vom Widerstand der beiden Kandidaten Karoubi und Moussaoui und zweitens davon, ob die Volksbewegung fortgesetzt oder beendet wird. Gegenwärtig hat eher der Block Khamenei und seine militärisch-finanzielle Mafia die Dinge im Griff. Ein Mouvement populaire qui continue ou qui s'arrête. Pour moment, c'est plutôt le Block Khamenei Mafia militaro-financière qui ont la main dessus. Das Regime ist bewaffnet und kontrolliert die Medien. Wie kann die Opposition einen solchen Gegner bezwingen? Vous savez que quand on a fait la révolution contre le régime du Shah, l'opposition n'a fait aucun moyen. Als wir die Opposition gegen das Regime des Schah organisiert haben, verfügten wir über keinerlei Kommunikationsmittel. Damals gab es nur Telefone und Kassetten, mit denen Aufnahmen verteilt werden konnten. Nicht einmal Fax hatten wir damals. Heute gibt es Internet und Handy. Es gibt viele Hilfsmittel. Fax n'existe pas. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a des téléphones portables, il y a beaucoup de moyens. Monsieur Banisadre, ist die Autorität des geistlichen Führers Ali Khamenei dauerhaft erschüttert? Tout à fait. Vous savez, d'abord, en tant que guide, il ne devait pas intervenir. Ja, absolut. Als geistlicher Führer hätte er nicht in diese Wahl eingreifen dürfen. Er hat sich eingemischt bis hin zum vergangenen Freitag, als er dem gegnerischen Lager und dem Volk den Krieg erklärt hat. Jeder weiß inzwischen, dass er den Wahlbetrug organisiert hat. Jeder hat inzwischen erkannt, dass für ihn nicht das System zählt. Ihm geht es nur um seine persönlichen Interessen und die der Mafia. Pour lui, c'est pas l'entrée du système, du régime qui compte. C'est ses entrées personnelles et les entrées des mafios. Monsieur Moussaoui. Herr Moussaoui war Ministerpräsident unter Ayatollah Khomeini. Ist Moussaoui ein Reformer? Pour lui, le régime est sacré et que sacralisation du régime. Ihm ist das Regime heilig und das ist das Gegenteil einer wirklichen Reform. Das gegenwärtige iranische Regime ist in der Theorie ein totalitäres. In der Praxis ist es das deshalb nicht, weil das Volk das nicht zulässt. Moussaoui ist innerhalb des Regimes paralysiert. Er sagt auf der einen Seite, er stehe treu zum Regime, andererseits protestiert er gegen den Führer. Er muss eines Tages entscheiden, auf welcher Seite er steht. Maintenant, il est paralysé, parce que d'un côté, il dit qu'il est fidèle au régime, de l'autre côté, il conteste Monsieur le Guide. Un jour ou l'autre, il doit choisir son camp. Monsieur Banisadre, en ce qui concerne le dossier nucléaire, wird das Regime in der Frage der Nuklearwaffen jetzt eine härtere Position vertreten oder im Gegenteil flexibler handeln? Je pense que ce mouvement de contestation a beaucoup affaibli, délégitimé ce régime. Diese Protestbewegung hat das Regime stark geschwächt und delegitimiert. Es ist schwach und das wird durch die Wirtschaftskrise noch verstärkt. Ich glaube nicht, dass es in der Atomfrage eine härtere Politik betreiben wird. Je ne crois pas qu'il puisse durcir sa politique concernant le dossier atomique. Es wird sich also flexibler zeigen. Das glaube ich, ja. Informationen am Morgen im Deutschlandfunk, ein Interview mit dem früheren iranischen Staatspräsidenten Abdol Hassan Banisadre. Wie sollte Europa und der Westen auf die Krise reagieren? En ce qui concerne les mass media et l'opinion publique, leur soutien est très très cher et important. Die Unterstützung durch die Medien und die öffentliche Meinung ist sehr wertvoll und wichtig. Das bedeutet Teilnahme an der Bewegung des iranischen Volkes. Die Regierungen sollten davon absehen, das Volk zu unterstützen. Wer im Iran auf die Straße geht, muss sicher sein, dass er für seine Rechte demonstriert. Wenn er stirbt, dann für seine Rechte. Wenn er zögert und sich fragen müsste, gehe ich für die Interessen der Vereinigten Staaten oder von Europa auf die Straße, dann wird er nicht gehen. Dieses Volk muss die Gewissheit haben, dass es für seine Rechte kämpft. Alors il sort pas. Donc, il faut que ce peuple soit sûr que c'est pour ses droits qu'il lutte. Est-ce que les Iraniens, Herr Banisadr, sind die Exil-Iraner, die sich an Demonstrationen und anderen Aktionen gegen das Regime in Teheran beteiligen, in Gefahr? Überwachen die iranischen Geheimdienste solche politischen Aktivitäten in Europa oder anderswo? En Europe ou ailleurs? Ils surveillent certainement qu'ils surveillent. Les dangers. Gewiss werden die überwacht. Sollten Demonstrationsteilnehmer in den Iran reisen, könnten sie sich in Gefahr begeben. Ich bekomme sehr viele Mails, die Drohungen enthalten, auch Todesdrohungen. Aber das ist normal. Sie persönlich? Oui, c'est compréhensible. C'est un régime qui imagine en menaçant peut faire taire homme que je suis. Ja. Und das ist auch verständlich, denn dieses Regime glaubt, mich durch Drohungen zum Schweigen bringen zu können. Für Demonstranten außerhalb des Iran halte ich die Gefahr nicht für groß. Von außen ist es schwer zu überprüfen, ob Neda, die junge Frau, von den Schlägern des Regimes getötet wurde. Was bedeutet Neda für die Symbolik und die Ikonografie der Revolte? Bon, d'abord, il est sûr, certain qu'il a été tué par les hommes du régime. Ça, on n'a pas doute de notre côté. Mais quel symbole est cette victime, cette martyre? Zunächst ist es sicher, dass sie von Leuten des Regimes getötet wurde. Wir haben keinerlei Zweifel. Wofür steht diese Märtyrerin? In der iranischen Gesellschaft steht die Frau für die soziale Heimat. Es gibt die Heimat, die mit der Erde verbunden ist, und eine andere, soziale, die durch die Frau repräsentiert wird. Und als solche hat sie einen absoluten Wert und wird sehr respektiert. Neda symbolisiert einerseits eine bedrohte Gesellschaft. Und sie steht für die Jugend, die wegen ihrer Probleme und im Vertrauen auf das Regime an den Wahlen teilgenommen hat und für die das Regime nur eine Antwort bereit hat. Kugeln. Il n'y a de la part du régime qu'une seule réponse, le balle.